Zucker ist mir als ein Gift verhasst. Dein Freudenlicht ist mein Kometer, und wo man deine Rosen bricht, sind Dornen ohne Zahl zu meiner Seelenqual. Der blasse Tod ist meiner Morgenröte. Mit solcher geht mir auf die Sonne der Herrlichkeit und Himmelswonne.